لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد machen inshallah weiter mit dem 83. Fajr-Unterricht von das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, und wir sind beim 18. Hadith stehen geblieben. An Abi Dharr wa Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal ittaqillaha haythuma kunt wa atba'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. Also von Abu Dharr und Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma, dass Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sagte: Fürchte Allah, wo immer du bist. Fürchte Allah, wo immer du bist. Und folge der Sünde einer guten Tat, um sie zu löschen, und verkehre mit den Menschen mit einem schönen Benehmen. Überliefert bei At-Tirmidhi, und da sagte Hadith al-Hasan, und in anderen Versionen Hadith al-Hasan und Sahih. Ibn Rajab rahimahullah sagt, die zweite Sache ist, oder die zweite Abhandlung oder die zweite Angelegenheit ist, dass ob die Taube von den kleinen Sünden verpflichtend ist, wie die großen Sünden, wie bei den großen Sünden, oder nicht. Ja? Yani, damit die kleinen Sünden vergeben werden, muss man dafür eine Taube machen, eine Reue machen, wie die bei den großen Sünden der Fall ist, wie wir bereits in den vorigen Unterrichten das festgestellt haben, oder nicht. Weil diese Sünden, diese kleinen Sünden, ja, verbüßt werden, ja, wenn man die großen Sünden meidet. Okay? Weil Allah Azza wa Jal sagt im Koran: In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Allah Azza wa Jal sagt: Wenn ihr die großen, das, oder die großen von dem, was euch verboten wird, meidet, verbüßen wir euch eure Sünden und lassen euch in einen gütigen Eintritt, oder gewähren euch einen gütigen Eintritt. Surat An-Nisa 31. Ibn Rajab sagt, dies ist, worüber die Menschen uneinig sind, yani die Ulema natürlich. So gibt es von ihnen welche, die die Taube davon verpflichtet haben. Und das ist die Aussage unserer Gefährten und andere von den Fuqaha und andere und weitere. Das heißt, die Hanabila, ja, und andere von den Fuqaha sagen, das ist ihre Aussage, dass die Taube auch von den kleinen Sünden verpflichtet ist, dass man sie bereut. Und Allah befahl die Taube genau danach, nachdem er die kleinen und die großen Sünden erwähnt hat oder genannt hat. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ. Das heißt, Allah azza wa jalla sage oder spricht zu den Gläubigen: Sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham hüten. Dies ist läuterer oder reiner für sie, denn Allah weiß, was sie tun. Und spricht zu den gläubigen Frauen, dass sie ihre Blicke senken sollen und ihre Scham hüten sollen. Bis Allah Azza wa Jalla dann sagt: Und bereut Allah, oder tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Und bereut allesamt zu Allah, o ihr Gläubigen, damit ihr von den Erfolgreichen seid. Surat An-Nur 3 bis 31. Und Allah Azza wa Jal befahl die Taube von den kleinen Sünden, ja, speziell, spezifisch in seiner Aussage, subhanahu wa ta'ala, ja, ayyuhal ladina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin, asa an yakunu khayran minhum, wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun, wala tilmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الله عز وجل sagt, wo ihr, die ihr glaubt, die einen von euch sollen, oder die einen sollen sich, oder sollen die anderen nicht verspotten, ja? Denn vielleicht sind sie besser als sie. Und auch keine Frauen sollen andere Frauen verspotten, denn vielleicht sind sie besser als sie. Und spricht nicht so herablassend übereinander, ja, und gibt euch nicht schlechte Namen, ja, yani, einander, ja, denn dies ist der Frevel nach dem Iman, und wer nicht bereut, das sind die Ungerechten. Surat al-Hujurat, Vers Nummer 11. Und von den Menschen, so, das ist die erste Aussage. Das heißt, die Hanabila und einige Fuqaha sagen, die Reue ist verpflichtet genauso von den kleinen Sünden, ja, dass sie nicht automatisch gelöscht werden, sondern es ist verpflichtend. Die andere Aussage ist, wie ibn Rajab rahimahullah sagt, und von den Menschen gibt es welche, die die Taube davon, eine von den kleinen Sünden, nicht verpflichten. Und dies wurde erzählt oder überliefert von einer Gruppe von Al-Mu'tazila und einigen späteren, eine von den Gelehrten. Ja. Nein, entschuldige. Dies wurde erzählt von einer Gruppe von Al-Mu'tazila. Und von den einigen späteren gibt es welche, die gesagt haben, einer von den zwei ist verpflichtend. Ja? Entweder, dass man die Tauba, dass man Tauba macht, oder dass man etwas macht, was dies verbüßt. Verstanden? Von den guten Taten, ja. Und Ibn Atiyah sagte in seinem Tafsir, als er gesprochen hat über die Verbüßung der kleinen Sünden durch die Einhaltung der Pflichten und Meidung der großen Sünden. Er erzählte da und er brachte da zwei Aussagen. Die eine davon, und dies überlieferte er oder erzählte er von einer Gruppe von den Fuqaha und Ahlul Hadith, die Gelehrten des Hadith, ja. Dass es mit Sicherheit ist, yani hundertprozentig, dass diese kleinen Sünden absolut hundertprozentig verbüßt werden, wegen das äußere Verständnis der Ayah und Hadith. Diesen Hadith und Ayah. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, was? Und lasse der Sünde einen guten Tag zu löschen. Okay? Und die zweite Aussage, und dies erklärte er oder erzählte er von den Usuliyin. Ja? Und dies erzählte er von Al-Usuliyin, yani die Gelehrten der von Usul al-Fiqh. Dass es nicht mit Gewissheit ist, dass diese kleinen Sünden durch die großen, dass diese kleinen Sünden durch die guten Taten verbüßt werden. Dass es nicht mit Sicherheit ist, sondern die Annahme überwiegt, mit der starken Hoffnung an Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Das heißt, das ist eine Hoffnungssache, dass Allah azza wa jal, das ist nicht sicher, sondern Allah azza wa jal, mit der Hoffnung an Allah, überwiegt dann die Annahme, dass sie verbüßt werden. Das ist die Aussage von einigen von den Usul-Gelehrten in Usul-Fiqh. Und er ist im Mashi'atullah, yani er ist unter Allahs Wille. Ja? Denn wenn man mit Absolutheit sagen würde, dass sie verbüßt werden, dann würden die kleinen Sünden, so ihr Hukum, yani ihr Urteil, wie der Hukum für Mubah, von das Erlaubte, bei dem es keine Konsequenzen gibt. Okay, ein Mubah ist was? Keine Belohnung, keine Bestrafung, wenn du das tust. Essen, trinken und so weiter. Hat keine Konsequenzen. Okay, deswegen sagen die Gelehrten, er ist unter Allahs Wille. Die Annahme überwiegt, wenn er die kleinen Sünden nicht bereut, dass sie durch die Hasanat, durch die guten Taten verbüßt werden. Weil, wenn das so wäre, nicht so wäre, dann wäre der Urteil von den kleinen Sünden wie der Urteil von Al-Mubah. Das Erlaubte. Das, welches keine Konsequenzen hat. Und dies würde die Halte des, der Scharia auflösen. Okay? Qultu, ich sage, Jan ibn Rajab, es kann gesagt werden, dass es nicht absolut ist, dass sie verbüßen, yani, durch die, dass sie verbüßt werden, yani, durch die guten Taten. Denn die Ahadith von At-Takfir, von der Verbüßung, die allgemeinen, die mit den Taten bedingt sind, oder die allgemein sind, kam bedingt mit was? Mit den Taten. Mit den schönen Taten. Yani, die Ahadith, die von der Verbüßung der kleinen Sünden sprach, kam bedingt mit was? Mit der, mit den guten Taten, dass man seine Taten dann verbessert. Okay? Wie es zum Beispiel kam über Al-Wudu und As-Salah und so weiter. Und da, wenn das so ist, so, ist es nicht sicher, dass die gute Tat existiert, wenn welche die Verbüßung der Sünden erfordert. Okay, das heißt, wenn die gute Tat, die kleine Sünde verbüßt, nicht existiert, gibt es keine Verbüßung. Okay? Und nach dieser Unterscheidung oder Meinungsverschiedenheit, welche Ibn Atiyya erwähnte, baut sich dann die Meinungsverschiedenheit über die Verpflichtung der Taube von den kleinen Sünden. Yani Ibn Atiyya hat zwei Meinungen gebracht. Der eine sagt, nein, das wird absolut verbüßt, ja, durch die guten Taten. Und die anderen sagen, nein, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und auf dieser Meinungsverschiedenheit baut sich die Meinungsverschiedenheit von was? Von der Verpflichtung der Reue, der Tauba, von den kleinen Sünden. Und Ibn Jarir, rahimahullah, überlieferte von der Überlieferung von Al-Hasan, dass Leute zu Umar kamen und sagten, wir sehen Sachen von Allahs Buch, nach der nicht gehandelt wird. So sagte er zu einem Mann von ihnen, hast du den Koran ganz gelesen? Er sagte, ja. Dann sagte er, hast du ihn in dir selber gezählt? Er sagte, nein, bei Allah. Er hat gesagt, hast du es vor deinen Augen gezählt? Ja, nee. Umgesetzt? Ja. Er sagte, nein. Er sagt, in deiner Aussprache? Er sagte, nein. Und so weiter. Und dann fragte er sie einer nach den anderen, alle. Und dann sagte er, die Mutter von Omar soll Omar verlieren. Das sagen die Araber so. Wollt ihr mich etwa verpflichten, dass er über die Menschen Allahs Buch umsetzt? Unser Herr weiß, dass wir Sünden haben werden. Oder unser Herr wusste, dass wir Sünden haben werden. Und dann sagte er, und dann rezitierte er, wenn ihr die Großen, die Größten von das, was euch verboten wird, meidet, werden wir euch die Kleineren oder eure Sünden vergeben. Surah An-Nisa 31. Ja, diese Leute kamen und sagen, viele Leute halten manche Sachen von Allahs Buch nicht ein. Er sagt, ja, haltest du Allahs Buch bei allem, was du machst, ein? Jeder sagt, nein. Er sagt, wollt ihr etwa, dass die Menschen genau alles einhalten? Das geht nicht. Jeder macht Sünden. Und Allah vergibt die Sünden durch die Meidung, ja, die kleinen Sünden durch die Meidung der großen Sünden. Und mit der gleichen Überlieferungskette von Anas ibn Malik, radiallahu anhu, dass er sagte, ich sah nichts wie das, was von uns, was uns von unserem Herrn subhanahu wa ta'ala erreichte. Wir wir haben uns nicht herausgebracht von alles, was wir haben, von Familie und Geld. Und dann schwieg er und sagte, Wallahi, wir haben uns überangestrengt oder wir haben über uns selber yani, viel mehr gebracht, als wir aushalten können. Unser Herr ist barmherziger oder leichter als dies, yani leichter in der Vergebung als dies. Er hat uns das Größere, das was unter die großen Sünden vergeben. So, was wollen wir noch so auf die Art? Ja. Dann hat er den gleichen Vers rezitiert. Und Al-Bazzar überlieferte das in seinem Musnad Marfu', jedoch ist der Mawquf richtiger. Ja, ich werde jetzt sicher nicht erklären, was Marfu' und Mawquf ist, das haben wir schon mehrmals erklärt. Okay. Wir hören inshallah hier auf. Machen inshallah morgen weiter. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.